Seien Sie Ihr eigener Chef. Amazon verlässt sich übrigens bei seiner neuen Selbstauslieferstrategie nicht nur auf Subunternehmen aus der Logistikbranche, sondern versucht parallel seit 2017 auch noch eine zweite Strategie: Privatleute für seine Paketlieferungen anzuheuern. Mit dem Werbeslogan »Seien Sie Ihr eigener Chef« wirbt das Unternehmen um Auftragnehmer aus Berlin und München. Das neue Konzept heißt Amazon Flex. Die Interessenten, hieß es, könnten bis zu 64 Euro in vierstündigen Lieferschichten verdienen. Wie viel Geld es tatsächlich im Durchschnitt ist, verriet das Unternehmen bislang nicht. Pro Stunde gibt es 16 Euro, doch davon müssen die Auftragnehmer alle Kosten selbst bestreiten. Benzin, Versicherung, etwaige Reparaturen. Und natürlich den ganzen Rest. Sozialversicherung, Fehlanzeige. Die Krönung: die Fahrer haften sogar für den Verlust oder Schaden an den Paketen. Eigentlich ist die Strategie nur konsequent. Auf dem ohnehin schon prekären Markt der Paketdienste wendet der Logistikriese das bei den Fahrrad-Essenslieferdiensten mittlerweile schon bewährte Konzept der Uberisierung an und macht damit gewissermaßen das Bingo der erzwungenen Flexibilisierung komplett. All jene, die jetzt in ihren privaten Autos die Amazon-Päckchen ausliefern, zählen in den staatlichen Statistiken als Solo-Selbstständige. Kein Wunder, dass nur ein so kleiner Teil dieser Selbstständigen fürs Alter ausreichend vorsorgen kann.